Wenn der Dieb beim nächtlichen Einbruch betroffen und dabei totgeschlagen wird, so erwächst für den Totschläger keine Blutschuld. Wenn ihm aber die Sonne bereits geschienen hat, so erwächst für ihn Blutschuld, er muss Ersatz leisten, und wenn er nicht hat, soll er als Entgelt für seinen Diebstahl als Sklave verkauft werden. Wenn das Gestohlene, sei es nun ein Rind oder ein Esel oder ein Schaf, lebendig bei ihm vorgefunden wird, so soll er je noch ein zweites Tier als Busse entrichten. Wenn jemand seinen Acker oder Weinberg beweiden, sein Vieh aber frei laufen lässt und dasselbe auf einem fremden Acker etwas frisst, so soll er von dem seinigen entsprechend dem Ertrage desselben Ersatz leisten, wenn es aber den ganzen Acker abweidet, soll er das Beste von dem Ertrage seines Ackers oder Weinbergs als Ersatz entrichten. Wenn Feuer auskommt und das Gestrüpp ergreift, hernach aber ein Getreidehaufen oder das in Halmen stehende Korn oder überhaupt Ackerfrüchte verbrennen, so muss der, welcher den Brand verursacht hat, vollen Ersatz leisten. Wenn einer dem anderen Geld oder Kostbarkeiten zum Aufbewahren übergeben hat und dies aus dem Hause des Betreffenden gestohlen wird, so muss der Dieb, wenn er ausfindig gemacht wird, das Doppelte als Ersatz entrichten. Wenn jedoch der Dieb nicht ausfindig gemacht wird, so soll der Besitzer des Hauses vor Gott hintreten, damit entschieden werde, dass er sich am Eigentume des anderen nicht vergriffen habe. Bei irgendeinem Eigentumsverbrechen, mag es sich nun um ein Rind handeln oder um einen Esel, ein Schaf, ein Obergewand oder überhaupt etwas abhanden gekommenes, von dem einer behauptet, das ist es. Soll die Angelegenheit beider vor Gott gebracht werden, und wenn ihn Gott für schuldig erklärt, soll er dem anderen als Ersatz das Doppelte entrichten. Wenn einer dem anderen einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf, überhaupt irgendein Stück Vieh zum Hüten übergibt, und dieses umkommt oder Schaden nimmt oder weggeschleppt wird, ohne dass es jemand sieht, so soll ein Eid bei Jahwe den Handel entscheiden, ob er sich etwa an dem Eigentume des anderen vergriffen hat, wenn der Besitzer diesen annimmt, braucht jener keinen Ersatz zu leisten. Wenn es ihm gestohlen worden ist, so soll er es seinem Besitzer ersetzen. Wenn es von einem wilden Tiere zerrissen worden ist und er es zum Beweise beibringen kann, braucht er für das Zerrissene keinen Ersatz zu leisten. Wenn einer von dem anderen ein Stück Vieh entleiht und dasselbe Schaden nimmt oder umkommt, ohne dass sein Besitzer zugegen gewesen ist, so muss es jener ersetzen. Wenn aber der Besitzer zugegen gewesen ist, braucht der andere keinen Ersatz zu leisten. Ist er aber ein Löhner, so kommt es auf seinen Lohn. Wenn jemand eine Jungfrau, die noch unverlobt ist, verführt und ihr beiwohnt, so soll er für sie das Kaufgeld entrichten und sie sich zum Weibe nehmen. Wenn sich jedoch ihr Vater weigern sollte, sie ihm zur Frau zu geben, so soll er so viel Silber darwegen, als das Kaufgeld für Jungfrauen beträgt. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Jeder, der mit einem Tiere Unzucht treibt, soll mit dem Tode bestraft werden. Wenn jemand den Götzen opfert, anstatt Jahwe allein, soll er dem Banne verfallen. Einen Fremdling sollst du nicht drücken noch gewalttätig behandeln, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten. Eine Witwe oder Waise sollt ihr nimmermehr bedrücken. Denn wenn du sie bedrückst und sie dann um Hilfe zu mir schreit, so werde ich ihren Hilferuf sicher erhören und werde in Zorn geraten und euch durch das Schwert umbringen, so dass eure eigenen Weiber Witwen und eure Kinder Waisen werden. Wenn du jemand aus meinem Volk, einem Armen, der bei dir wohnt, Geld leist, so behandle ihn nicht wie ein Wucherer, ihr sollt ihm keine Zinsen auferlegen. Wenn du einem das Obergewand als Pfand wegnimmst, so sollst du es ihm bis Sonnenuntergang zurückgeben. Denn sein Mantel ist ja seine einzige Körperdecke, womit könnte er sich sonst auf seinem Lager zudecken? Wenn er mich aber um Hilfe anruft, so will ich ihn erhören, denn ich bin barmherzig. Gott sollst du nicht lästern und einen Vorgesetzten deines Volkes nicht verwünschen. Deinen Überfluss und das Beste deines Kälteertrags sollst du nicht vorenthalten. Den Erstgeborenen deiner Söhne sollst du mir geben. Ebenso sollst du es halten mit deinem Rind und deinem Schaf, 7 Tage hindurch soll es bei seiner Mutter bleiben, am 8. Tage sollst du es mir darbringen. Und ihr sollt mir reine Leute sein. Fleisch aber, das im Freien von wilden Tieren zerrissen worden ist, dürft ihr nicht genießen, sondern sollt es den Hunden vorwerfen.